Ja, hier sind wir wieder bei Reducation. Wir sind inzwischen viele, viele mehr geworden. Wir haben ein paar Ehrengäste, die morgen ihren großen Tag haben. Aber vielleicht gehen wir danach hier noch detaillierter drauf ein. Inhaltlich nach dem großen Antifa-Blog gibt es jetzt noch eine andere Meldung aus Witzenhausen bzw. Eschwege. Und zwar wurden dort halt zwei Containernde freigesprochen, ich glaube heute. Genau. Drei. Das ist alles sehr spontan und das ist ja auch erst heute passiert. Ich lese es einfach mal vor. Das Amtsgericht Eschwege hat heute die drei Studierenden freigesprochen, die des Einbruchsdiebstahls in einem Teegut in Witzenhausen bezichtigt wurden. Die drei sind bekennende Containerer und bei einer Polizeikontrolle im Juni 2013 wurde bei einem von ihnen ein Kofferraum voller Lebensmittel gefunden. Das hatte den örtlichen Teegut-Chef dazu veranlasst, Anzeige gegen die drei zu erheben. Verbunden mit einer Aussage, die gefundenen Lebensmittel seien für die Witzenhausener Tafel bestimmt gewesen. Die Behauptung hatte vor Gericht jedoch keinen Bestand, sodass am Ende selbst die Staatsanwaltschaft für einen Freispruch plädierte. In ihrem Abschlussstatement vor Gericht sprachen sie sich dafür aus, Containern prinzipiell nicht unter Strafe zu stellen. Tamara, eine der Angeklagten, brachte es der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen wie folgt auf den Punkt. In der Welt, die wir uns wünschen, sagte sie vermutlich, darf man nachts mit Brot im Auto durch Witzenhausen fahren, ohne dafür strafrechtlich verfolgt zu werden. Was nach erfolgtem Urteilsspruch so viel Sand klingt, hätte im Ernstfall drakonische Strafen nach sich gezogen. So drohte den Angeklagten eine Geldstrafe von 4.500 Euro oder bis zu 3 Monate Haft. Beim Containern handelt es sich um das gezielte Suchen und Verwerten von vermeintlichem Müll aus der Lebensmittelindustrie, vorzugsweise den Müllcontainern vor Supermärkten. Immer wieder kommt es dabei zu Anzeigen, die jedoch in der Regel wegen Geringfügigkeit fallen gelassen werden. So einen Container hatten wir auch vor etwa einem halben Jahr oder vielleicht auch schon vor einem Jahr mal einen längeren Diskussion, Gespräch, das könnt ihr sicher nachhören. In unserem Podcast-Archiv, was ihr auf freedom.net findet. Beziehungsweise da ist der Link zum Podcast-Archiv. Genau. Das ist dann irgendwo bei Archive, aber naja. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem alternativen runden Tisch. Genau, der alternative runde Tisch, das ist etwas, wozu die Traumklinik bzw. Recht auf Stadtgruppe Marburg einlädt. Dazu haben wir hier eine Pressemitteilung, die wir im Folgenden vorlesen. Die Gruppe Traumklinik für ein Recht auf Stadt Marburg steckt mitten in den Vorbereitungen zu einem alternativen runden Tisch, der am 1. März um 13.30 Uhr in der Alten Mensa, Reitgasse 11, Marburg stattfinden wird. Ziel des Forums Eine Stadt für alle ist es, sich über stadtpolitische Themen auszutauschen. Es soll darüber diskutiert werden, wie diese Stadt gemeinsam, ausgehend von den jeweiligen Problemdefinitionen, verändert werden kann. Dafür wurden in den letzten Tagen über 100 Initiativen eingeladen, von den Stadtteilgemeinden über Erwerbsloseninitiativen bis hin zum Mieterverein. Aber auch alle AnwohnerInnen und Interessierten sind herzlich eingeladen. Zitat: Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass Themen, die uns tagtäglich begegnen, wie zum Beispiel der Mangel an bedürfnisgerechtem und erschwinglichem Wohnraum oder die stückchenweise erfolgende Kommerzialisierung unserer Stadt, lediglich in den Händen der Stadtoberen ausgehandelt werden, erklärt Carla, eine der Aktiven. Die geplante Alternative zum runden Tisch der Stadt soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich über die jeweiligen Problemlagen auszutauschen und zu vernetzen. Es ist den VeranstalterInnen wichtig, mit allen Beteiligten in einer angenehmen Atmosphäre gemeinsam Lösungsansätze zu finden und Prozesse anzustoßen. Hierbei soll auf individuelle Bedürfnisse und Anliegen der Teilnehmenden eingegangen werden. Ziel ist es auch, sich auf ganz konkrete gemeinsame Schritte und Aktivitäten hin zu einem Recht auf Stadt zu einigen. Für Essen, Abendprogramm, Kinderbetreuung und Übersetzung in den Sprachen Englisch, Spanisch und Türkisch sowie für einen möglichst barrierearmen Zugang wird gesorgt. Bei Bedarf an Übersetzung oder Kinderbetreuung wird um eine Anmeldung im Voraus gebeten. Dazu schreibt eine Mail an raumklinik@riseup.net. Am darauffolgenden Tag ist ab 12 Uhr ein gemütlicher Nachbereitungsbrunch in der Bari-Bar geplant. Zitat: Wir wollen möglichst viele Perspektiven zusammenbringen, um zukünftige Probleme auch gemeinsam angehen zu können, ergänzt die Recht auf Stadt Aktivistin. Mit dieser Veranstaltung sollen alle die Möglichkeit erhalten, ihrer Kritik an der derzeitigen Stadtpolitik Ausdruck zu verleihen. Außerdem lädt die Initiative bereits morgen zu einem Kurzfilmabend ein. Den werden wir auch in den Terminen nochmal erwähnen. Der ist an diesem Freitag am 21. Februar ab 20 Uhr in der Alten Mensa.